Also die Wehrmachtsmarsch haben wir uns eben abgesetzt. Wir waren ja nicht zum Kampf eingerichtet, wir hatten ja nur Karabiner und ein paar Panzerfäuste. Wir waren ja keine Kampfeinheit, wie ich schon sagen von der Zwitterer. Und da haben wir uns ein bisschen Fahrzeuge abgesetzt. Und der hat Eurocom für Dauwaff hat die Sache geleitet und ich war lediglich nur als Meldefahrer. Etymologie de